morgens um halb vier. Gedanken ziehen lautlos und warum bist du nicht hier? Heimlich durch deine Straße, morgens um halb vier. Da oben brennt noch Licht und wer ist eigentlich bei dir? In jeder Ecke, da bist du, unsichtbar und heimlich und hörst mir wieder zu. Sie wollen mich alle zerren, wollen mich reißen, wollen mich ziehen, doch ich bleib hier sitzen, hier am Ende von Berlin. Moment ohne die Zeit, ein Lied ohne Gefühl, der Tag ohne das Licht, ich will wieder mal zu viel. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. 58. Teil. Das letzte Fleckchen der Republik. Die Mole von Alicante. No pasarán. Pasaremos. Ende Februar 1939. Madrid war seit über 2 Jahren Frontstadt. Die Stellungen verliefen noch immer dort, wo die internationalen Brigaden im November 1936 Francos Marokkaner gestoppt hatten, quer durch das Universitätsviertel. Aber Madrid war nicht mehr dieselbe Stadt. Der Heroismus war dem zermürbenden, grauen Kriegsalltag gewichen, dem Hunger, der Not, der Hoffnungslosigkeit. Es gab schon lange keinen Strom, kein Gas, kein Heizmaterial mehr, auch keine Medikamente für die Verwundeten. Die Stadt war am Ende ihrer Kraft. Wie die ganze Zentralzone wartete sie stumm und ergeben auf ihre Hinrichtung. Am 27. Februar 1939 hörten Soldaten und Zivilisten im Radio, dass die Westmächte nun auch formell die Franco-Regierung anerkannt hätten. Am nächsten Tag erklärte Manuel Azaña in Paris, dass er das Amt des Präsidenten der Republik niederlege. Er sehe keine Möglichkeit mehr, seine Funktionen auszuüben. Für Oberst Casado, den Stadtkommandanten von Madrid, waren diese Nachrichten das Signal zum Handeln. Er beschloss, das Schicksal der Zentralzone selbst in die Hand zu nehmen. Es kam jetzt nur noch darauf an, so viele Menschen wie möglich vor der Rache Francos zu retten. Vielleicht konnte man die andere Seite dazu bewegen, den Flüchtlingen freies Geleit ins Ausland zu garantieren. Oberst Casado nahm Kontakt mit den nichtkommunistischen Parteien auf. Es wurde schnell Einigkeit erzielt. Wenn noch etwas gerettet werden sollte, musste Negrín gestürzt werden. Das aber bedeutete die Entmachtung der Kommunisten. So bereitete Casado einen klassischen Militärputsch vor. Er bildete eine Junta aus den nichtkommunistischen Volksfrontparteien. Auch 2 CNT-Leute waren dabei. Der politische Kopf war der alte Sozialist Julián Besteiro. Er hatte den ganzen Krieg in Madrid ausgehalten und wollte die Stadt vor dem Schlimmsten bewahren. In der Nacht zum 5. März erklärte die Junta die Regierung Negrín für abgesetzt. Über den Rundfunk verlas Casado ein Manifest. Spanische Arbeiter, Volk des antifaschistischen Spaniens, die Zeit ist gekommen, die Wahrheit über unsere Lage in die 4 Winde zu rufen. Wir können die törichte Haltung der Regierung Negrín nicht mehr dulden. Wir wollen den Weg zur Vermeidung der Katastrophe zeigen. Wir geben unser Wort, dass nicht einer von denen, die in Spanien zu bleiben haben, das Land verlassen wird, ehe alle anderen, die gehen wollen, fort sind. Alle Armeebefehlshaber, selbst General Miaja, der Oberkommandierende, schlossen sich dem Putsch an. Der Regierungschef konnte nicht einmal um Hilfe rufen. Sein Telefon war abgesperrt. Alles, was ihm an Truppen blieb, waren 80 kommunistische Partisanen, die seine Residenz bei Alicante bewachten. Die republikanische Kriegsflotte verließ den Hafen Cartagena auf eigene Faust und nahm Kurs auf die französische Küste. Negrín gab auf. Am 6. März 1939 musste er zum 2. Mal aus Spanien fliehen, diesmal nicht vor Francos Truppen, sondern vor der eigenen Armee. Ein Flugzeug brachte ihn zusammen mit der kommunistischen Parteiführung nach Frankreich zurück. In Madrid erhoben sich nun in einem Akt der Verzweiflung die kommunistischen Einheiten der Armee gegen die Junta. Wieder, wie im März 1937, kam es hinter der republikanischen Front zu einem Bürgerkrieg im Bürgerkrieg. Diesmal waren die Kommunisten die Opfer. Anarchisten und Sozialisten nahmen Rache für Barcelona. Oberst Casado zerschlug das letzte Widerstandsnest im Gebäudekomplex der neuen Ministerien durch Direktbeschuss mit Feldhaubitzen. Den Befehlshaber der Insurgenten, seinen Offizierskameraden Major Luis Barceló, ließ Casado an die Wand stellen. Doch die Hoffnungen der Madrider Junta auf einen förmlichen Waffenstillstand wurden enttäuscht. Franco sah keinen Grund mehr, milde walten zu lassen. Er brauchte nur zu warten, bis ihm der Rest der Republik wie eine reife Frucht in den Schoß fiel. Humanitäre Erwägungen kamen ihm ohnehin nie in den Sinn. Immerhin stimmte Franco der Entsendung von 2 sogenannten roten Parlamentären zu. Am 23. März landeten sie auf dem Flughafen von Burgos, der provisorischen Hauptstadt der Frankisten. Aber von Verhandlungen konnte keine Rede sein. Die Vertreter Francos erklärten, der Caudillo verlange die bedingungslose Übergabe. Wenn die Roten den Krieg beenden wollten, brauchten sie nur mit erhobenen Händen aus ihren Stellungen zu kommen. Das Einzige, was die republikanischen Unterhändler schließlich aushandeln konnten, war eine mündliche Stillhaltezusage von 4 Tagen, eine kurze Gnadenfrist für Zehntausende von Flüchtlingen, die sich in den Mittelmeerhäfen drängten. Francos Offiziere kündigten an, dass die Armee danach zum Großangriff auf die republikanischen Stellungen antreten werde. Pardon werde es dann nicht mehr geben. Mit der Rückkehr der Parlamentäre aus Burgos begann die allgemeine Auflösung im republikanischen Lager. Noch ehe die Übergabefrist ablief, verließen die republikanischen Truppen ihre Stellungen, nicht nur in Madrid, sondern an der ganzen Front. Wie auf ein geheimes Kommando hin, legten die Soldaten die Waffen fort und gingen nach Hause, wenn möglich in Zivil. Die Offiziere hinderten sie nicht, sie gingen auch. Wie bei allen Zusammenbrüchen brachten sich die Führer, die eben noch von Durchhalten um jeden Preis gesprochen hatten, in Sicherheit. General Miaja, der 1936 Franco vor Madrid schlug, entkam mit dem letzten Flugzeug nach Oran. Oberst Casado ging im Mittelmeerhafen Gandia an Bord eines britischen Zerstörers. Nur Julian Besteiro blieb in Madrid, wie er es versprochen hatte. Er wurde beim Einmarsch der Franco-Truppen verhaftet und zu 30 Jahren Kerker verurteilt. Er starb nach einem Jahr an unbehandelter Tuberkulose im Zuchthaus von Carmona. Der Krieg endete auf der Mole von Alicante, dem letzten unbesetzten Fleckchen der Republik. Auf dem langen Steinwall zwischen Hafen und Meer drängte sich in den letzten Märztagen des Jahres 1939 eine kompakte Menschenmasse. Es mögen 8000 und mehr sein, Soldaten und Offiziere, Mandatsträger der Republik, Mitglieder der Volksfrontparteien, viele mit ihren Frauen und Kindern. Es ist die verzweifelte Nachhut des großen Flüchtlingsstroms. Zehntausende sind in den Tagen und Wochen zuvor mit Booten und Schiffen entkommen. Jetzt ist der Hafen von Alicante leer. Der letzte britische Frachter ist ausgelaufen. Doch die Menschenmasse auf der Mole wartet immer noch auf ein Wunder, das sie vor Francos Exekutionskommandos retten soll. Hartnäckig hält sich das Gerücht, der Westen werde helfen, denn es gibt eine internationale Evakuierungskommission in Spanien. Es heißt, Negrín habe von Paris aus eine Reederei beauftragt, die Flüchtlinge abzuholen. In der Nacht zum 30. März scheint es endlich soweit zu sein. Ein Schiff nähert sich dem Hafen. Deutlich sind die Lichter zu erkennen. Die Menschen springen auf, jubeln, fallen sich weinend in die Arme. Aber wenige hundert Meter vor der Mole wendet das Schiff, verschwindet langsam in der Dunkelheit. In dieser Nacht erschießen sich die Ersten. Am nächsten Morgen rücken italienische Truppen in Alicante ein. Sie beziehen Stellung am Hafen, blicken ratlos auf die zusammengedrängte Menschenmasse jenseits des Hafenbeckens. Nichts geschieht. Wieder kommt ein Schiff, wieder wendet es. Neue Selbstmorde, hysterische Zusammenbrüche. Ein Mann stürzt sich vom Leuchtturm am Ende der Mole auf die Steine. Andere springen ins Wasser. Die Italiener schicken einen Parlamentär. Die Evakuierungswilligen sollen die Waffen abgeben, dann werden Schiffe anlegen. Erbitterte Diskussionen auf der Mole. Genossen, denkt an die Basken, denkt an Santonia, sie werden uns erschießen wie die Basken. Aber die Hoffnung siegt. Die Waffen werden abgeliefert. Gewehre, MGs, Handgranaten, mehrere Lastwagen voll. Das sind die letzten Waffen der Republik. Revolver und Pistolen sind nicht dabei. Die behält jeder in der Tasche. Am 31. März taucht wieder ein Schiff auf. Es läuft ein, legt an. Ein Kriegsschiff. Vom Heck weht die rot-gelb-rote Flagge Francos. Lähmendes Entsetzen auf der Mole. Ein einsamer Ruf. Viva la Repubblica! Dann ein Schuss. Stille. Schluchzen. Franco-Truppen lösen die Italiener ab. Ein Offizier kommt und befiehlt. Innerhalb von 30 Minuten muss die Mole geräumt sein. Alle werden interniert. Wer eine Waffe bei sich trägt, wird auf der Stelle erschossen. Die Menge rührt sich nicht. Nach 30 Minuten hämmern Maschinengewehre los, kreuzweise. Sie schießen über die Köpfe der Menge. Panik bricht aus. Frauen stürzen sich ins Wasser. 10 Minuten Pause. Dann noch einmal. Dasselbe. Diesmal liegen die Schüsse etwas tiefer. Neue Pause. Jetzt verlassen die Ersten die Mole, gehen auf die Soldaten zu, die am Quai in Doppelreihe warten. Jeder muss die Doppelreihe passieren. Einzeln. Es dauert lange. Als es dunkel wird, bricht der Kommandeur die Aktion ab. Die letzten 1000 Flüchtlinge bleiben bis zum Morgen auf der Mole. Unter ihnen ist Eduardo de Guzmán, vor wenigen Tagen noch Chefredakteur der Madrider Zeitung Castilla Libre. Er schreibt: Es ist die Nacht, in der wir zum letzten Mal frei sprechen können. Für eine kurze Spanne sind wir wieder, was wir immer waren, was wir nie wieder sein werden. Wir reden die ganze Nacht. Was uns trennte, ist ausgelöscht. Die gemeinsame Niederlage hat unseren Meinungsverschiedenheiten die Bedeutung genommen. Zuerst hatten wir uns auf der Mole nach politischen Gruppen und persönlichen Freundschaften zusammengefunden. Jetzt sitzen wir alle durcheinander. Republikaner, Kommunisten, Anarchisten und Sozialisten, Parlamentarier und Gewerkschaftsführer, Berufssoldaten und Zeitungssätze aus Madrid. Die Nacht geht vorbei. Die Letzten müssen die Mole von Alicante verlassen. Es ist 8 Uhr morgens. Am wolkenlosen Himmel steht eine strahlende Sonne. Wir sehen, wie die Soldaten da hinten wieder die Doppelreihe bilden. Die ersten von uns gehen. Es ist soweit, Genossen. 4 Schritte von uns entfernt heben Mariano Viñuales, Kommissar der 28. Division, und Maximo Franco, Kommandeur der 12. Brigade, die Pistolen an die rechte Schläfe, während sie sich mit der linken die Hände reichen. Die Schüsse fallen gleichzeitig. Einen Augenblick bleiben die beiden Körper noch stehen, dann sinken sie lotrecht zusammen, die Hände noch immer verklammert. Neben mir sagt jemand: Bald werden wir die Toten beneiden. Sie hörten: Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. 58. Teil. Eine Niemandslandproduktion 2017. Literaturhinweis: Eduardo de Guzmán zitiert nach Es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges von Heinrich Jennecke, erschienen in Hamburg 1980. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Aunque me tiren el puente y también la pasarela, aunque me tiren el puente y también la pasarela, me verás en un barquito de vela. Me verás cruzar el puente en un barquito de vela. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Geduld und Wut schleicht sich in eine Stadt. Die Menschen, die dort leben, haben es so satt. Sie wollen nicht mehr wollen. Ihres Fügers Wort, hör sie flüstern, jag den Türen vor. Welt zusammen und Gott wird mit uns sein. Ja, nach diesem etwas turbulenten Anfang der heutigen Niemandsland-Sendung begrüße ich Sie nochmal, liebe Freundinnen und Freunde eines alternativen Radios. Es ist mittlerweile kurz vor 20 vor 11. Bewölkter Vormittag hier im Zentrum von Barcelona. Guten Morgen, Werner, wie geht's? Guten Morgen. Bewölkt und kühl. Vielleicht, ne? Reden wir heute nicht übers Wetter. Ne? Nur ganz kurz vor einer Stunde hat es ein bisschen getröpfelt und ist aber schon wieder vorbei. Aber das stimmt natürlich. Wolken hängen am Himmel wie die Negras Tormentas agitan los aires nubes oscuras nos impiden ver. Aber ist es so, diese dunklen Wolken, verhindern sie es, dass wir klar sehen? Oder klar denken? Ja, sehen wir klar. Ich weiß es manchmal nicht. Ich zweifle manchmal, ob wir wirklich so klar alles erkennen und sehen können, was passiert. Naja, gut. Eine Sache, worüber wir schon die beiden letzten Wochen geredet haben, da wird es immer klarer, was passiert. Ne? Ein ganz konkretes Datum, also Datum, wie sagt man auf Deutsch, ganz konkretes Fakt, hier nur aus Spanien. Tatsache. Ja, dass es wieder nach oben geht. Gut, diese Leier ist ja schon älter, aber was jetzt wieder nach oben geht, sind die Kredite, die Hypotheken, besser gesagt, die privaten Haushalte aufnehmen. Wahrscheinlich deshalb, weil sie die Mieten nicht mehr bezahlen können. Jetzt haben sie gedacht, der einzige Ausweg ist jetzt eben doch eine Wohnung zu kaufen und sich dann auf 70 Jahre zu verschulden. Also diese Blase bläst sich auf, aber wir haben ja schon mehrmals gesagt, was die Spekulanten interessiert, ist eine starke Volatilität. Also was die interessiert, sind starke Preisschwankungen, ne? Und nur so kann man diese schnellen Gewinne machen, die sie überall suchen. Und um zu kaufen, natürlich müssen die sich auch verschulden und das tun sie auch kräftig. Also wir sind jetzt wieder da, wie der Zustand, wie vor 10 Jahren vor Anfang dieser sogenannten Krise. Und jetzt im Zentrum von diesem Spekulationshurrikan steht jetzt dieser sogenannte Bitcoin. Also das ist jetzt die Blase, die sich aufbläst. Das ist also eine Währung, aber eben keine normale Währung, die ausgegeben wird als Zahlungsmittel vom Staat oder von der Zentralbank, wie Euro, Dollar oder Peseten oder türkische Lira oder so. Und jetzt ist natürlich die Frage, also diese digitale oder Kryptowährung, was ist dieser Bitcoin wert? Ne, wenn man sich die Frage danach stellt, was ist ein Euro, was ist ein Dollar wert? Ich habe mal eine Frage, Werner. Was kann man denn mit diesem Bitcoin überhaupt machen? Kann man damit etwas kaufen? Ist das ja, sage ich gleich. Sage ich gleich was dazu. Auch inzwischen kann man das kaufen. Am Anfang waren das nur eigentlichen Überweisungen, Geld überweisen von einem zum anderen. Ne? Und also ohne die Mitwirkung von irgendwelchen Finanzinstituten. Ne? Und auch zu diesem Thema, was ist der Wert? Ja? Was ist ein Dollar wert? Was ist ein Euro wert? Was ist ein Bitcoin wert? Im Vergleich zu einer anderen Währung. Und das tun natürlich normalerweise die Zentralbanken festsetzen. Ne? Also weiß ich, heute ist ein Euro, weiß nicht genau, ein Dollar 10 oder 20 wert oder sowas. Ne? Aber das funktioniert da nicht, weil da gibt es eben keine Zentralbank, keine Regierung dahinter, hinter diesem Bitcoin-System. Da geht es nur nach Angebot und Nachfrage. Ne? Und also es gibt, wie gesagt, kein zentrales Buchungssystem, sondern alles funktioniert dezentral, wie so einfach nur ein Zusammenschluss von vielen, vielen Rechnern über das Internet. Das ist die Datenbank. Und also am Anfang, wie gesagt, waren es Überweisungen nur. Und Bei dieser Datenbank werden also alle Transaktionen, die getätigt werden, registriert. Also Überweisungen eben. Ne? Da hast du dein Konto, deine digitale Brieftasche. Du musst dich noch nicht mal mit deinen realen Daten identifizieren, sondern irgendein Pseudonym als Kontoinhaber. Und also das war die ursprüngliche Funktion, Überweisungen zu tätigen. Billiger natürlich, als wenn du es über eine normale Bank machst. Da zahlst du dann irgendwie eine minimale Gebühr. Dann ist es auch so, wenn du freiwillig quasi eine höhere Gebühr bezahlst, dann wird die Überweisung schneller getätigt und so funktioniert es. Am Anfang waren das, so ist es entstanden, noch nicht mal 10 Jahre alt die Geschichte. Und da ist dann irgendwo im Internet nicht ein Papier aufgetaucht von Satoshi Nakamoto. Und bis heute weiß niemand, wer das ist, ob das überhaupt jemand ist, ob das ein Pseudonym ist, ob es eine Gruppe von Leuten ist, aber so sieht's aus, offenbar Privatpersonen, die sich da zusammengetan haben. Und so hat's eine Zeit lang funktioniert. Und, aber immer mehr Geschäfte und Hotels benutzen das, sogar kommunale Dienstleister, Reiseveranstalter, immer mehr Leute und Institutionen, aber natürlich auch, interessant diese Geschichte, für Geldwäscher und Lösegelderpresser und Leute, die Waffen- und Drogengeschäfte tätigen. Und so ist es langsam jetzt zu einer Realität geworden, diese Sache. Und jetzt wird's klar, dass natürlich auch, je größer die Geschichte wird, die traditionellen Finanzhaie da nicht mehr vorbei können oder vorbei wollen. Kaixo, agur beroena, Euskal Herriatik, irrati zeamanaldi iraultzaile honi, Kontrabanda FM izeneko eta bereziki Niemals Land programari. Aurrera, musu bat. Also durch diese Geschichte gibt es ja immer noch massenhaft Leute, die die ganze Sache ein bisschen anrüchig finden, ja, denn nicht so recht ran wollen. Man weiß nicht so genau, wer das ist und wie das funktioniert. Und jetzt hat aber interessanterweise die US-Regierung angekündigt, dass man ab nächster Woche auch mit Bitcoins handeln kann an der Terminbörse, der US-Terminbörse. Und zwar mit Bitcoin Futures auch. Das heißt, du kannst dann wetten, zum Beispiel, wie die Kursentwicklung des Bitcoins sein wird in den nächsten Tagen. Oder du kannst es sogar solche Wetten abschließen, ohne überhaupt einen Bitcoin zu besitzen. Ja? So wird die Sache immer langsam seriöser. Ja? Du kannst dich dann versichern gegen das Sinken des Kurses und so weiter. Und also was die US-Regierung da jetzt macht, die tut jetzt selber diese Geschichte aufwerten. Ja. Goldman Sachs hat sich angeboten, als Mittler aufzutreten zwischen Käufern und Verkäufern und so. Jetzt, wie sich diese Bitcoin-Blase aufbläst, ja, sehr interessant, die Kursentwicklung da seit der Gründung im Jahr 2009, also zu der Frage, wie viel ist der Bitcoin wert, 2009 bis 2013 ist der Wert praktisch gleich geblieben. Das heißt, du konntest einen Bitcoin kaufen für unter 10 Dollar. 4 Jahre lang. Dann innerhalb von einem Jahr, 2014, ist der Kurs raufgegangen von, sagen wir, 10 auf 1000 Dollar. Ein Bitcoin, 1000 Dollar. Das war 2014. Und dann hat's nochmal 4 Jahre gedauert. Also nach 2014 ging es so ein bisschen runter. Dann 2015, 16 ging es wieder leicht nach oben. Und 2017, also dieses Jahr, war er dann wieder auf dem Stand von 1000. Dann, was ist dann passiert? Anfang des Jahres wieder auf 1000, von 10 auf 1000. Jetzt ab Mai von diesem Jahr plötzlich ein wahnsinniger Anstieg. Also einmalig, sowas hat man noch nie gesehen. Also Mai waren es 2000, dann Mitte August 4000 Dollar, Mitte, Ende Oktober 5.000, 6.000 Dollar. Und dann nur im letzten Monat November nochmal um 4.000 Dollar angestiegen auf 11.000 Ende November. Also jetzt vor zwei, drei Wochen. Und wie erklärt man sich das? Ja, ja. Wer hat da interveniert? Also und jetzt vorgestern war er auf 16.777 Dollar, also fast 17.000 Dollar. Eine Aufwertung innerhalb von einer Woche um 70%. Ja, ja, das ist die Frage. Ich habe gelesen, die Winklevoss-Zwillinge wären Hauptbesitzer, auch Haupteigentümer von einer gewaltigen Bitcoin-Menge. Ich weiß nicht, ob du da auch diese gleichen Informationen hast. Ja, also das müssen dann, also ein Besitzer, es gibt ja keine Firma in dem Sinne Bitcoin, es gibt nur Leute, die Bitcoins haben. Ja, und das sind dann wahrscheinlich die zwei, die als eine der ersten eingestiegen sind und die behalten haben. Und jetzt natürlich ist das, die ganze Geschichte funktioniert im Grunde gleich wie das ganze Bankensystem. Ne? Alles ist Vertrauensbasis. Wenn du zu deiner Bank gehst, hast du das Vertrauen, dass du das Geld, das du denen da lässt, ein bisschen verzinst wird in den letzten Jahren sowieso nicht mehr. Und dass es nicht verschwindet. Und dieses Vertrauen, dass es nicht verschwindet, dass du es irgendwann mal wieder zurückkommst. Ne? Darauf basiert alles. Oder darauf vertrauen, dass nicht alle Bankkunden am gleichen Tag zur Bank rennen und alles ihr Geld haben wollen. Darauf musst du auch vertrauen, ne? Weil die behalten das Geld, was du denen bringst, ja nicht da, sondern die verleihen das 30- oder 40-fache davon dann wieder. Das heißt immer so schön, wenn er das Geld arbeitet. Ja, genau. Ja, ja, ja. Aber also dieses gleiche Vertrauen wird dann eben auch muss da sein beim Bitcoin, ne? Weil wenn dieses verschwindet, dann sinken die Nutzerzahlen, ne? Und also jetzt zu dem, was du gesagt hast, ne? Dass diese zwei Typen da, die eine der offenbar ältesten, man weiß nicht, ob die zu den Gründern der Sache gehören, das sind die, die super reich geworden sind. Und das Ganze erinnert doch aber sehr an dieses bekannte Schneeballsystem, ja, dieses Ponzi-Schema, wo eben die Ersten dann ihre versprochenen Zinsen kriegen und die Letzten, die ihr Geld da hingebracht haben, um diese Zinsen zu kassieren, die haben dann alles verloren. Und natürlich null Zinsen bekommen. Oder dieser Madoff, Bernard Madoff vor ein paar Jahren, dieser Investmentbanker da in USA. Ja, Der die Hollywood-Größen reingelegt hat. Ja, ja, genau. Ja, ja, und andere, viele andere reiche Leute, die halt ein bisschen mehr verdienten wollten als andere Loser dann. Gut, und jetzt aber ist zwar diese Bitcoin-Geschichte ist jetzt nicht exakt damit zu vergleichen, weil da wird ja niemand hohe Zinsen versprochen. Ja? Aber das System funktioniert im Prinzip auch so, weil eben alles auf diesem Vertrauen da beruht. Ne? Das kann nur funktionieren eigentlich, wenn immer neue Käufer auftreten, die bereit sind, eben diese Bitcoins zu einem noch höheren Preis zu kaufen, als er im Moment ist. Und wenn das aufhört, dann kann die Sache nicht mehr funktionieren. Dann kommen noch andere Sachen dazu, dass natürlich die Regierungen oder die Zentralbanken das so ein bisschen als Konkurrenz empfinden, weil eigentlich Geldschöpfung steht ja ihnen zu und nicht irgendwelchen anonymen Privatleuten. Da ist die Gefahr, dass die Regierungen oder intervenieren vielleicht, obwohl die Europäische Zentralbank, die untersucht schon seit 5 Jahren die Sache, aber ist bis jetzt nicht eingeschritten. Ne? Dann Hacker haben sich auch schon gemeldet. Da wurde jetzt vor kurzem, vor 2, 3 Tagen, eine slowenische Handelsplattform bekannt, dass hier 4.700 Bitcoins geklaut wurden, also durch Hacker, also immerhin $68 Millionen. Ne? Und das kommt auch noch dazu, was dazu beitragen könnte, dass das Vertrauen da verloren geht in diese Bitcoin-Währung und dann bleiben neue Käufer weg und dann kann der Crash kommen. Also die haben inzwischen, nur noch mal zu den absoluten Zahlen, die haben inzwischen Gesamtkapital $256 Milliarden. Also das ist mehr als zum Beispiel Coca-Cola hat. Als Kapital oder mehr als das Bruttoinlandsprodukt von Finnland. Ja, die nächste Blase ist gebaut. Die nächste Blase wird bald platzen. wir sind die Kinder der Maschinen. Republik, wir sind die Kinder der Maschinen. Republik, wir sind die Kinder der Maschinen. Republik, wir sind die Kinder der Maschinen. Para algunos, somos malos. Para otros, no existimos. Pero para una inmensa minoría, estamos aquí. 91.4 de la FM. Contrabanda. Es ist Samstag, der 9. Dezember 2017. Hier beginnen die Katastrophen und kommentierten Meldungen im Niemandsland. Ich möchte mit einer kleinen Betrachtung zur Adventszeit beginnen. Spielen wir einmal Radiopfarrer. Wissen Sie, was die Adventszeit ist? Morgen, Kinder, wird's was geben. Und übermorgen und überübermorgen sowieso. Von Black Friday bis White Christmas ist Shoppen angesagt. Leute, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, runter vom Sofa. Manche nennen diese Tage tatsächlich immer noch Advent oder Vorweihnachtszeit. Aber das ist dummes Zeug. Die Woche vor dem 24. Dezember sind nur noch eine Konsumorgie ohne Ende. Ein Flächenbombardement des Einzelhandels. Amazon-Festspiele, Shopping-Schlachten. Nie tritt die Verlogenheit und Doppelmoral dieser Gesellschaft deutlicher zutage als in dieser Zeit. Das Gedröhne von den christlichen Werten, von unserer Art zu leben, wie das Politiker gebetsmühlenartig absondern, insbesondere nach Terroranschlägen, auf die wir im Laufe der Sendung noch einmal zurückkommen werden, entpuppt sich als Schwindel. Es gibt nichts mehr zu verteidigen. Wie alles sogenannte Brauchtum ist auch Weihnachten restlos entkernt. Eine leere Hülle, nur noch Anlass fürs Kaufen, Saufen und Fressen, für Parkplatzschlägereien und Familiendramen. Mit dem Ursprung und Sinn des Festes hat das alles nicht das Geringste mehr zu tun. Man muss ja mit dem ganzen Zinnober, überhaupt mit Religion, nicht unbedingt was anfangen können. Aber dass das Christentum eine lange Tradition hat und dass dem Kirchenjahr eine innere Logik innewohnt, lässt sich kaum leugnen. In der Abfolge der Feste ist ein Wechsel von Zeiten der Erwartung mit Zeiten der Erfüllung erkennbar. Ein durchaus raffiniert konstruierter und auf die Jahreszeiten abgestimmter Rhythmus. Der Advent zum Beispiel ist an sich, wie die Wochen vor Ostern, eine Fastenzeit, die der inneren Einkehr dienen soll und der mit der Weihnachtszeit dann Tage der Feier und Freude folgen sollen. Mit dem ersten Advent beginnt das Kirchenjahr, das eine Woche zuvor mit dem Totensonntag, den die Protestanten auch Ewigkeitssonntag nennen, seinen Abschluss findet. Die zweite Bezeichnung verweist darauf, dass es an diesem Tag nicht nur um Totengedenken geht, sondern auch um das von Christen geglaubte Ende der Zeit. Aber will man von den konsumverblödeten Abendlandverteidigern unter den Politikern, bei den Militärs und natürlich bei Pegida erwarten, dass sie all das wissen? Statt den Rummel anzuprangern, kämpfen sie gegen eine Islamisierung, entfachen einen Shitstorm nach dem anderen im Internet. Etwa weil die schleswig-holsteinische Kleinstadt Elmshorn ihren Weihnachtsmarkt in Lichtermarkt umbenannt hat, übrigens vor Jahren und ohne irgendwelche religiösen Beweggründe. Wie weit muss man in ein Paralleluniversum abgedriftet sein, um nicht zu sehen, dass es allein der Kapitalismus ist, der alles platt macht? Alles, was an Traditionen, Ritualen und Bräuchen, ob religiösen Ursprungs oder nicht, noch vorhanden ist, alles, was irgendwie noch Halt geben könnte. Haltlose Menschen sind die besten Konsumenten. Einen frohen Advent. Ja, ja, ich sehe das auch so. Leider, leider, leider. Ne? Früher hieß es noch Advent, ein Licht brennt. Ne? Oder auch Advent, Advent, der Reichstag brennt. Erinnerst du dich an diese, an diesen Titel, Advent, Advent, der Reichstag brennt? Ja, da gab es dann zur Raffzeit dieses Advent, Advent, ein Kaufhaus brennt diese ganzen Geschichten. Das war natürlich immer sehr, sagen wir mal, umstritten und frech. Das war diese schnoddrige Generation, die die Rebellion machte. Zuerst mal begann das gegen Weihnachten natürlich im Wohnzimmer der Eltern und dann wurde es irgendwann auch auf die Straße getragen. Na gut, aber man könnte ja auch im Umkehrschluss daraus sehen, dass es schon mal schlimmer war. Ne? Also wenn der Reichstag brennt, finde ich eigentlich noch schlimmer als diesen Konsumterror hier in der Adventszeit. Ne? Beginnen wir mit der ersten Meldung. Es liegt eine Studie vor. Mindestens 1,8 Millionen Beschäftigten wird der Mindestlohn vorenthalten. Ja, Sie haben richtig gehört. Dieser tolle Mindestlohn, den die SPD angeblich in der GroKo, der letzten GroKo mit Merkel, so toll durchgesetzt hat. Der Mindestlohn hat zu einer Steigerung niedriger Löhne in Deutschland geführt. Das sagt die Studie. Doch längst nicht alle, die Anspruch darauf haben, bekommen ihn auch. Oft tricksen die Arbeitgeber bei der Arbeitszeit. Im vergangenen Jahr haben mehr Menschen unterhalb des Mindestlohns gearbeitet als bisher bekannt. Eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW in Berlin und der Universität Potsdam zufolge wurden 2016 mindestens 1,8 Millionen Beschäftigte schlechter bezahlt als 8,50 Euro pro Stunde. Diese Schätzung liegt deutlich über den Werten aus der amtlichen Statistik, die die Zahl mit rund 1,1 Millionen Beschäftigten beziffert. Die DIW-Studie stützt sich erstmals auf die Befragung von 30.000 Menschen in 15.000 Haushalten für das sozioökonomische Panel SOEP und nicht auf Angaben der Arbeitgeber, auf die sich die Mindestlohnkommission der Bundesregierung verlässt. Betroffen sind der DIW-Studie zufolge vor allem Minijobber, Beschäftigte in kleineren Firmen, Frauen und Ausländer, heißt es in der Studie. Auch seien Beschäftigte im Osten häufiger betroffen als im Westen. Um den Mindestlohn zu umgehen, würden Arbeitgeber vor allem bei der Arbeitszeit tricksen, heißt es. Offensichtlich und keineswegs unerwartet wird das Mindestlohngesetz nicht in jedem Betrieb 1:1 umgesetzt, erklärte Studienautorin Alexandra Fedoretz. Auch Ergebnisse der Kontrollen des zuständigen Zolls sowie Medienberichte wiesen auf Umgehungsstrategien durch intransparente oder inoffizielle Arbeitszeitvereinbarungen hin. Laut Befragung arbeiten sogar 2,6 Millionen Menschen unterhalb des Mindestlohns, obwohl sie darauf Anspruch haben, wenn man die gearbeiteten Stunden betrachtet. Den Forschern zufolge hat ein Teil der Befragten in den vergangenen Monaten mehr gearbeitet, als vertraglich festgelegt ist. Entlohnt wurde diese Zeit jedoch nicht. Das ist etwa dann der Fall, wenn Arbeitgeber Vorbereitungs-, Warte- und Bereitschaftszeiten mit einem geringeren Stundenlohn bezahlen. Allerdings sagt diese Zahl nicht automatisch etwas darüber aus, wie viele Beschäftigte unberechtigterweise weniger als den Mindestlohn verdienen, da es Beschäftigte gibt, die freiwillig unbezahlte Überstunden leisten. Ja, Sie haben richtig gehört. Freiwillig Überstunden, unbezahlt. In der Sowjetunion nannte man das Subotnik. Die Einführung des Mindestlohns habe den DIW-Experten zufolge zwar eine Steigerung niedriger Löhne bewirkt, nun müsse jedoch dafür gesorgt werden, dass der Mindestlohn auch alle erreicht, denen er zusteht. Die Studienautoren fordern daher mehr Kontrollen sowie härtere Strafen für Arbeitgeber. Härtere Strafen für Arbeitgeber, Der Mindestlohn war Anfang 2015 in Deutschland eingeführt worden. Mittlerweile beläuft er sich auf 8,84 Euro. Ja, das ist genau der Punkt. Ne? Wer setzt das durch? Ne? Die Arbeitgeber haben natürlich kein Interesse. Schulz. Die Regierung als Vertreter der Arbeitgeber auch nicht. Und jetzt aber mit der neuen GroKo da, dann ist die Lösung da. Dann ist Schulz mit Schluss oder Schluss mit Schulz oder jedenfalls, dann wird alles anders. Ne? Die Sozialisten waren doch immer auf unserer Seite. Ne? Da in der Geschichte, da haben wir sie doch alle. Luxemburg, Liebknecht, Ebert, Scheidemann nichts da. Heutzutage noch nicht mal Hilferding oder Herbert Wehner. Ja, das waren noch Zeiten. Aber gut, wer ist der neue Messias der SPD in Deutschland? Macron in Frankreich. Auf den starren sie jetzt alle wie das Karnickel auf die Schlange. Und so, das müssen wir machen. Das ist der neue Ton bei der SPD. Gut, hören wir einmal die Nachrichten vom Tage in 100 Sekunden, übernommen von der ARD. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. UN-Sicherheitsrat berät über Nahostunruhen. Bei einer Dringlichkeitssitzung wurden die USA für ihre Entscheidung kritisiert, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen. US-Botschafterin Haley verteidigte den Beschluss. In Kairo trifft sich heute die Arabische Liga. Prominente fordern Freilassung von Deniz Yücel. An der Aktion für den Journalisten der Zeitung Die Welt nehmen mehr als 200 nationale und internationale Künstler teil. Yücel befindet sich seit knapp 300 Tagen ohne Anklage in türkischer Gefangenschaft. SPD beendet Bundesparteitag in Berlin. Danach sollen die Gespräche mit der CDU-CSU am kommenden Mittwoch vorbereitet werden. Kanzleramtsminister Altmaier forderte in der Rheinischen Post zügige Verhandlungen über eine neue große Koalition. Georgiens Ex-Präsident Saakaschwili erneut in der Ukraine festgenommen. Vor einer Polizeistation in Kiew protestierten seine Anhänger. Saakaschwili war am Dienstag schon einmal festgenommen, von Unterstützern aber wieder befreit worden. Ihm wird Beteiligung an einem Putschversuch vorgeworfen. Stuttgart unterliegt Leverkusen. Die Schwaben mussten sich gestern Abend zum Auftakt des 15. Spieltages mit 0:2 geschlagen geben und kassierten die erste Heimniederlage der laufenden Saison. Das Wetter: von Nordwesten meist dichte Wolken mit Schnee- und Graupelschauern und einzelnen Gewittern, im Norden Schneeregen, im Südwesten auch mal freundlich. Lebhafter Wind, -3 bis +7 Grad. Ja, so sieht's aus heute in der Welt und in Deutschland. Schulz wurde übrigens als Parteivorsitzender mit, meines Wissens, gestern Abend kam die Meldung, 81% der Stimmen wiedergewählt bzw. im Amt bestätigt. Nächste Meldung. Hattingen, Messerangriff im Jobcenter Hartz IV. In der nordrhein-westfälischen Stadt Hattingen hat ein Mann in einem Jobcenter auf einen Sachbearbeiter mit einem Messer eingestochen. Wie die Polizei am späten Montagabend mitteilte, zückte der 37-jährige Täter bei einem Hartz-IV-Gesprächstermin unvermittelt sein Messer und verletzte seinen Sachbearbeiter an Bauch und Oberkörper. Der Angegriffene konnte sich jedoch hinter eine Tür in Sicherheit bringen, woraufhin der Beschuldigte floh. Beamte nahmen den 37-Jährigen später in der Nähe des Jobcenters fest. Der Mann leistete keinen Widerstand. Als Motiv für die Gewalttat gab er schikanöse Kürzungen an. Das sind diese Szenen, die man früher aus den USA kannte, dass ein Mann mit einer Schrotflinte mit abgesägten Lauf auf irgendeine Poststation oder irgendein Sozialamt geht oder in die Personalabteilung seiner Firma, die ihn entlassen hat, und nietet da, ballert da gnadenlos Leute um. München, Klimakanzlerin verfehlt Energieziele. Weniger Kohlendioxidemissionen, niedrigerer Stromverbrauch, mehr saubere Energie. Mit ihren Versprechungen in Bezug auf die Energiewende ist die Bundesregierung bisher gescheitert. Eine Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts Prognos zeigt, dass die wichtigsten Vorgaben der Energiewende nicht erreicht wurden. So stagniert der Ausstoß von CO2 seit 2014 lediglich trotz der angepeilten Senkung der Emissionen und Subventionen in dreistelliger Milliardenhöhe für den Ausbau erneuerbarer Energien. Obwohl gleichzeitig Kernkraftwerke abgeschaltet wurden, kam es jedoch nicht zu einer Knappheit von Strom. Das war die Befürchtung der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, die die Studie in Auftrag gegeben hatte. Salt Lake City. US-Präsident Donald Trump hat 2 Naturschutzgebiete in Utah um mehr als 5000 Quadratkilometer verkleinert. Nach Darstellung des Präsidenten vom Montag Ortszeit sollen die Flächen frei werden, damit Einheimische wandern und jagen gehen können. So heißt es offiziell. Kritiker hingegen gehen davon aus, dass Bohrungen nach Bodenschätzen und Fracking geplant sind. Thema Großrazzia bei G20-Gegnern. Beamte suchen angeblich Beweise für Steinwürfe, während Polizeigewalt Thema im Sonderausschuss ist. Knapp 5 Monate nach den Protesten gegen den G20-Gipfel in Hamburg hat die Polizei am Dienstag in 8 Bundesländern Wohnungen von Linken durchsucht, die verdächtigt werden, dort an Ausschreitungen beteiligt gewesen zu sein. Es bestehe der dringende Tatverdacht, dass die 22 Beschuldigten Teil einer Gruppe gewesen seien, aus deren Mitte heraus Steine und andere Gegenstände auf Bundespolizisten geworfen worden seien, sagte Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Mayer. Ermittelt werde wegen schweren Landfriedensbruchs, festgenommen wurde allerdings erstmal niemand. Das heißt, die kommen in die Wohnung, um Beweise zu suchen, dass du vor 4 Monaten irgendwann einen Stein geworfen haben sollst. Ob der Stein da noch ist oder ob da viele Steine zu Hause liegen, das fragen wir uns hier in der Niemandsland-Redaktion. Natürlich, wer auf einer Demo Steine wirft, der hat auch zu Hause Fotos von Steinen, der hat Steine im Badezimmer, Steine in der Küche, der hat Steine im Vorgarten, Steine überall. Und wenn man die findet, dann noch mit Spuren von einem Polizeihelm drauf, dem Lack eines Polizeihelms, dann allerdings ist man überführt. Wegen der fraglichen Vorfälle am 7. Juli im Hamburger Stadtteil Bahrenfeld hatte bis vor wenigen Tagen der junge Italiener Fabio V. in Untersuchungshaft gesessen, obwohl dem inzwischen gegen Kaution freigelassenen 18-Jährigen nicht vorgeworfen wird, selbst etwas geworfen zu haben. Durch den damaligen Polizeieinsatz in Bahrenfeld waren 14 Personen verletzt worden, 11 davon schwer. Betroffene warfen den Beamten vor, sie absichtlich von einer Mauer gestoßen zu haben. Ein noch laufender Sonderausschuss der hamburgischen Bürgerschaft befasst sich seit August mit den Hintergründen der Ausschreitungen und der vielfach dokumentierten Polizeigewalt. Auch wir hier im Niemandsland hatten darüber berichtet. Bei den Razzien mit insgesamt 583 Beamten am Dienstag hatte es die Polizei vor allem auf elektronische Speichermedien abgesehen. 26 Laptops und Computer, 35 Handys und mehrere USB-Sticks seien sichergestellt worden, das sagte der Leiter der Sonderkommission Schwarzer Block, Jan Hieber. Die Bild-Zeitung berichtete zudem von einer Armbrust, Gaspistolen und CS-Gas. Insgesamt seien 25 Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt worden, so Hieber. Ziel waren demnach insgesamt 23 Wohnungen in Hamburg, Berlin, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz sowie linke Zentren in Göttingen und Stuttgart. In 2 Göttinger Häusern wurden nach Informationen der Tageszeitung Junge Welt auch Räume durchsucht, deren Bewohner nicht im Durchsuchungsbefehl aufgeführt waren. Ein Betroffener sei verletzt worden, weil er hinter der Wohnungstür gestanden habe, als die Beamten sie aufbrachen. Auf einen weiteren Mitbewohner hätten sich 4 Beamte gestürzt, als er fragte, was los sei. In der Wohnung eines Ehepaares, das mit der über 90-jährigen Tante des Mannes zusammenlebt, richtete sich der Durchsuchungsbefehl nur gegen die Ehefrau, aber auch die Büroräume des Mannes und das Zimmer der Tante seien durchsucht worden. Der Mann soll Mitglied der Piratenpartei sein. Seine Frau habe sich im Göttinger Bündnis gegen Rechts engagiert. Thema Katalonien, Unruhe, Provinz, Brüssel. Geflüchteter Präsident. Kataloniens geflüchteter Ex-Präsident Puigdemont sitzt, wie wir wissen, in Brüssel, organisiert von da den Widerstand, den antifrankistischen Widerstand, lässt Pamphlete über die Pyrenäen schmuggeln, damit die Menschen hier ihren Glauben nicht verlieren. Nun ja, ein Gericht, ein spanisches Gericht, zieht den europäischen Haftbefehl zurück. Spaniens oberstes Gericht hat den europäischen Haftbefehl gegen den katalanischen Ex-Regierungschef Puigdemont fallen gelassen. Der Haftbefehl auf spanischer Ebene soll aber bestehen bleiben und eine Rückkehr Puigdemonts zur Regionalwahl sei zu erwarten, so das Gericht. Gerade heute kam die Meldung, dass die Junts pel Sí, beziehungsweise die heißen jetzt Junts pel Catalunya und ERC, die separatistischen Parteien, sich nicht auf Puigdemont als Wahlkandidaten für das Amt des Regionalpräsidenten geeinigt haben, sondern es soll der hier in Spanien, in Madrid im Knast sitzende Chef der ERC, Junqueras, Oriol Junqueras sein. Gut, also der Haftbefehl wurde gegen Carlos Puigdemont und vier weitere Ex-Minister zurückgezogen. Dies teilte das Gericht in Madrid mit. Die nationalen Haftbefehle bleiben aber weiter bestehen. Nun ist die Frage, wird dieser Mann nach Spanien zurückkommen? Richter Pablo Llarena begründete die Entscheidung spanischen Medienberichten zufolge damit, dass die Ermittlungen und Urteile zu dem Fall nicht in den Händen mehrerer Gerichte liegen dürften. Zudem werde erwartet, dass Puigdemont und seine Mitstreiter früher oder später nach Spanien zurückkehren, da sie als Kandidaten bei den Neuwahlen am 21. Dezember antreten wollen. Puigdemont und seine Kabinettskollegen waren nach dem Unabhängigkeitsreferendum nach Belgien geflohen, um einer Festnahme in Spanien zu entgehen. Spaniens Justiz betrachtete das Referendum als Verfassungsbruch. Auf Grundlage des europäischen Haftbefehls hätte die belgische Justiz entscheiden müssen, ob sie die katalanischen Politiker an Spanien ausliefert. Ja, dieser europäische Haftbefehl ist außer Kraft gesetzt, aber natürlich, er muss in Brüssel bleiben im Moment, weil wenn er hier käme über die Grenze, würde er sofort festgenommen werden. Und wo wir jetzt ja mitten im Wahlkampf sind, ist es schon interessant, ne, dass der Kandidat, der erste Kandidat von einer der Parteien als Flüchtling im Ausland sitzt. Ne? Und wie es halt so ist im Wahlkampf jetzt, von allen Seiten wird jetzt auf uns eingetrommelt, was sie machen wollen, alle Parteien und wen du wählen musst, wenn du besorgt bist um deine Zukunft oder um dein Land. Und dann Presse, Interviews und so. Also ich finde das nicht sehr interessante Geschichte, aber gerade der Geflüchtete Puigdemont, dem muss man doch eine Sache zugute halten. Er hat ganz kurz und bündig und prägnant gesagt, was er will mit seiner Partei. PD, Kat nicht mehr, wie hast du gesagt, PD? Ich glaube, Junts pel Catalunya oder so, Junts pel Kat. Oh, nee, noch schlimmer. Die nennen sich ja ständig um. Nee, jedenfalls hat er in einem Satz ganz klar sein Programm vorgestellt. Was ich will, ich habe nur einen Plan. Ich will weiterhin Präsident sein. Das kann man sich doch merken, das leuchtet doch ein, nicht wahr? Ich habe diese Tage die große Debatte auf dem ersten verfolgt zwischen den katalanischen Kandidaten. Da war die Inés Arrimadas von der Ciudadans-Partei, dann war da der kleine Miguel Iceta von den Sozialisten, dann waren die Leute von ERC, da war der Carles Riera von der CUP und so weiter. Die haben also alle ihre Positionen da wohl dargelegt. Und ich fand es sehr interessant, wie die Debatte geführt wurde. Wir befinden uns im Moment in einer absurden Situation. Die Inés Arrimadas zum Beispiel verteidigte soziale Errungenschaften. Man müsse sich jetzt mehr um die sozialen Verbesserungen bemühen. Man müsse in Krankenhäuser investieren, in Sozialleistungen. Und das hätten die Katalanisten mit ihrer komischen, schrägen Independentista-Politik praktisch alles kaputt gemacht. Und das Interessante war, die Katalanisten bzw. die Parteien des Separatismus, die argumentieren eigentlich, die appellieren eigentlich sehr stark an das Gefühl, die sagen halt, Spanien ist faschistisch, Spanien schlägt, hat uns geschlagen, sie kommen immer wieder auf das Thema des 1. Oktober zurück, als hätte es bis dahin Polizeigewalt noch nie gegeben, für sie war das so eine Art spanischer Sündenfall, hier hätte die Fratze des Faschismus ihr hässliches Antlitz endgültig entlarvt. Und deshalb müsse man unbedingt in die Unabhängigkeit gehen und so weiter. Da prallen also die Gefühle und die Argumente aufeinander, nur alles ist auf irgendeine Art schräg und falsch. Ich konnte mich fast mit niemandem identifizieren. Der da den klarsten Kopf hatte, war Iceta von den Sozialisten hier. Der sagte zumindest völlig wahre Sachen und völlig klare Dinge. Und das war manchmal wohltuend, jemanden zu hören, der einfach eine Stimme der Vernunft und der Klarheit in diesem unglaublichen Geschrei zeigte. Und das war schon interessant, überhaupt diese Debatte zu verfolgen. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, Werner? Die Debatte nicht, aber Iceta ja, öfter. Und ist wirklich ein interessanter Mensch. Also das ist der Vorsitzende von der hiesigen Sozialistischen Partei, von katalanischen Ableger der Sozialistischen Partei. Und es ist wirklich ein kluges Köpfchen, muss man sagen. Ja, der hat ein bisschen Ähnlichkeit übrigens mit dem Gregor Gysi von den Linken. So, so auch physisch. Der ist klein und rund mit Glatze. Sympathisch. Und sagt wirklich kluge Sachen, muss man zugeben. Also der andere, den man sich auch noch anhören kann, ist der Domenic von diesen Comunes hier. Ja. Aber den Rest kannst du wirklich vergessen. Jetzt nur, so sympathisch dieser Iceta sein mag, er ist Sozialist. Gehört eben doch zur Sozialistischen Partei Spaniens, seine Organisation hier. Und am Ende, das zeigt die Erfahrung, wird sich das durchsetzen. Und also große Hoffnungen mache ich mir da nicht. Also das, da müsste wirklich ein Wunder, eine Revolution passieren innerhalb der Spanischen Sozialistischen Partei, wenn die es zulassen sollten, dass zum Beispiel der Iceta mit seinen Sozialisten hier zusammengehen sollte mit den Comunes oder und mit ERC, mit den Esquerra Republicana, die ja auch sehr independentistisch sind. Und das zuzulassen, das kann ich mir nicht vorstellen, dass die Sozialisten in Madrid oder in Andalusien, die ganzen Baronen, dass die das zulassen. Alle vermeiden das und alle weisen das natürlich weit von sich, aber es wird eine Wahl zweier Blöcke sein. Es wird der Independentista-Block sein, zusammengenommen mit ERC, mit diesen Junts per Catalunya und die CUP. Und die hoffen natürlich, dass die Comuns bzw. die Podemos-Partei hier in Katalonien sich dann irgendwann auf ihre Seite schlägt und eben der konstitutionalistische Block mit Ciudadans, PP und Sozialisten. Und die werden auch hoffen, dass die Comuns, also Podemos, sich auf ihre Seite schlagen werden. Und das wird ein Tauziehen werden. Da kann man nur gespannt sein. Was auch interessant ist, nach den letzten Umfragen des Instituts hier, des großen Meinungsumfrageinstituts CECID heißt das, glaube ich, kam Folgendes bei raus. Bei einer sehr hohen Wahlbeteiligung, man rechnet damit fast 80%, das wäre absoluter Rekord, würden die Konstitutionalisten gewinnen und die Independentistas bzw. Separatisten, der Separatistenblock würde sowohl an Stimmen als diesmal dann auch an, sagen wir mal, Sitzen im Regionalparlament verlieren. Die haben ja immer mit weniger Stimmen mehr Sitze, weil eben das Wahlsystem hier so ist, dass in den Provinzen und den kleineren Wahlbezirken, auf den Dörfern und in den Hinterlandbezirken gibt es mehr Abgeordnete für weniger Stimmen. Deshalb haben die traditionell immer die Mehrheit, während der rote Gürtel hier um Barcelona, die traditionell immer links wählen oder links gewählt haben, Sozialisten und Kommunisten, Izquierda Unida, die hatten immer traditionell viel weniger Sitze bei viel mehr Stimmen. Das war wie früher im Reichstag, die reichen Viertel in Berlin, wo die Reichen wohnten im Grunewald, die hatten vielleicht mit 5.000 Stimmen zwei Abgeordnete und die Arbeiterbezirke hatten mit 20.000 Stimmen nur einen Abgeordneten im Reichstag. Deshalb hatten die Oberschichten immer die Mehrheit. Hier ist es bei den Katalanisten ähnlich und man wird nun versuchen, dieses Schema von Madrid aus aufzubrechen. Das Geschrei ist ja schon groß. Man will schon jetzt nachzählen. Marta Rovira, eine sehr fanatische Frau, die ich gehört habe im Fernsehen, die hat jetzt schon behauptet, dass die Wahlen gefälscht würden, falls die anderen gewinnen. Und man muss die kontrollieren. Und sie hat auch so tolle Sätze von sich gegeben wie Am 1. Oktober waren mehr Garantien für saubere Wahlen, als es am 21. Dezember sein werden. Und solche Sachen geben die von sich. Es ist manchmal sehr peinlich. Man denkt, werden die nicht rot bei ihren Geschichten, die die da verbreiten? Aber anscheinend nicht. Die sagen das einfach. Und die wurde von der Sexta, ich weiß nicht, ob du das Programm gesehen hast, in Brüssel interviewt. Und man hat ihr das Mikro hingehalten und sie hat es ganz flott losgelegt. Wir sind hier für die Demokratie. In Spanien werden wir unterdrückt. Spanien ist keine Demokratie. Hier in Brüssel, die Justiz ist hier objektiv. In Spanien ist die Justiz gekauft. Und dann hat der Interviewer, der war von der Sexta, hat sich aber dann das Mikro mit einer Katalanenfahne zugeklebt. Sonst hätten die wahrscheinlich gar nicht geantwortet. Hat sie gefragt, ist das nicht komisch, dass Sie heute am Tag der spanischen Verfassung hier hingereist sind, um zu demonstrieren gegen die spanische Verfassung? Und da kam die Frau sehr, sehr ins Stottern und verlor für mehrere Sekunden vollkommen die Fassung. Ja, diese Frau Marta Rovira ist jetzt die, sagen wir, die erste Figur an der Spitze von ERC, von dieser Esquerra Republicana, weil der Puigdemont im Knast sitzt. Ne? Und ja, der Junqueras im Knast sitzt. Entschuldigung, ja. Und also man muss ja sagen, das ist wirklich nicht die intelligenteste, diese Frau. Auf der anderen Seite, wenn die sagt, man muss die in Madrid, die Unionisten, kontrollieren, da hat sie völlig recht. Ja. Also das muss man natürlich machen. Ne? Und jetzt natürlich zu sagen, das Referendum am 1. Oktober hatte mehr Garantien als jetzt die kommende Wahl, das ist natürlich mehr als kühn. Einfach wieder dumm. Ja. Ja. Ich weiß nicht, hast du noch was dazu zum Thema Trump und Israel? Weil na, ich wollte was zur Love Parade bringen, aber so. Wenn du was zu Trump und Israel hast, sag mal. Naja, ich meine... Intifada ist schon eingeläutet. Ja, den Trump, den kennen wir ja inzwischen, dieses zweibeinige Unglück der Menschheit, ne? Der hat jetzt also wieder mal gerülpst. Wir kennen ihn eben seit den Sachen, die er sich schon geleistet hat, seit schon vor der Wahl und nachdem er jetzt Präsident ist. Also mit der ganzen Unterstützung von seinen protestantischen Sekten, von den Falken, außen- und innenpolitischen Falken, die er um sich geschart hat, dann rechtsradikale jüdische Lobby, Machisten, wo er doch gesagt hat, ne, wenn du genug Macht hast, dann kannst du jeder an die Pussy greifen. Ne? Also so kennen wir ihn eben als Rassisten und sexistisches Schwein. Einreiseverbot für Bürger von bestimmten islamischen Staaten. Und so weiter, ja. Und jetzt also das letzte Ding, was er sich geleistet hat vor 3 Tagen, war, dass er eben sagt, wir werden die die US-amerikanische Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegen, nicht nach West-Jerusalem, nach Jerusalem, weil das ist die Hauptstadt von Israel. Ne? Was natürlich falsch ist, aber er ist ja, Trump ist Trump und er kann sowas sagen. Und jetzt geht's natürlich wieder los. Und dieser Brandstifter, hast du vorher gesagt, also ein echter Pyromane, er muss ja immer ab und zu irgendwas rauslassen, um zu zeigen, dass er der erste Mann der Welt ist und tun und lassen kann, was er will. Einmal zündelt er mit Nordkorea rum, dann wieder gegen Iran und jetzt also geht's wieder um Palästina. Und das ist das gefährlichste Pulverfass, an das er sich ranwagt. Weil es ist natürlich völliger Unsinn zu sagen, Jerusalem ist die Hauptstadt von Israel. Aber er denkt eben, er kann sich's leisten. Er hat ja die Unterstützung nicht nur von der jüdischen Lobby, sondern von diesen ganzen anderen Leuten, die er so um sich rum hat, und eben auch vom sogenannten kleinen Mann. Und das geht ja nun schon seit zig Jahren, weil du gerade gesagt hast, Intifada, also ich glaube, offiziell haben sie noch nicht, Hamas, glaube ich, im Gazastreifen hat zur dritten Intifada aufgerufen, aber im Moment, glaube ich, reden sie nur von den 3 Tagen des Zorns, diese jetzt, heute wäre der 3. Tag. Inzwischen hat es auch mindestens, glaube ich, 2 Tote gegeben und hunderte von Verletzten. Aber offiziell Intifada ist es, glaube ich, noch nicht. Die erste, die war 1987, hat ein paar Jahre lang gedauert und war dann zu Ende mit den Verträgen von Oslo. Also wo festgelegt wurde, Israel existiert, damit ist das Existenzrecht von Israel garantiert, aber eben 1967, die Grenzen von 1967 sollten es sein, also nach dem 7-Tage-Krieg damals. Ne? Und was Israel eben gemacht hat, ne? Also natürlich stimmt es, dass es von arabischer Seite und von Hamas besonders aus immer Hassparaden und Propaganda gegeben hat gegen Israel, auch gegen das Existenzrecht von Israel. Aber was Israel eben gemacht hat, ist von Anfang an systematisch alles, was da festgelegt wurde in den Verträgen von Oslo, systematisch zu verletzen. Ne? Jerusalem wird praktisch schon besetzt, wie auch Cisjordanien. Immer mehr Siedlungen werden genehmigt, dass sich Israelis dort ansiedeln können, in diesem palästinensischen Gebiet. Und also ich finde es immer völlig lächerlich, ne, wenn hier in der Propaganda gesagt wird, ja, dem Israel, der einzige demokratische Staat im Nahen Osten, die müssen wir unterstützen. Das ist keine Demokratie. Ja? Die haben, also jetzt das letzte Beispiel, zum Beispiel sind französische Abgeordnete dorthin gefahren, um sich die Haftbedingungen der eingesperrten Palästinenser dort anzugucken. Also muss man auch dazu sagen, die Palästinenser, die im Knast sitzen, Tausende und Hunderte davon seit Jahren, einige sogar seit mehr als 10 Jahren, die sitzen da im Knast, aber keinerlei Anklage gegen sie. Ja? Die werden einfach festgenommen, in den Knast gesteckt, aus dem Verkehr gezogen und damit hat sich's. Ja? Das ist diese Demokratie. Jetzt, wenn hier der türkische Journalist Yüksel einsitzt, genauso ohne jegliche Anklage, da regt man sich groß drüber auf, zu Recht. Ja? Aber in Israel, im befreundeten, westlich orientierten Israel, da regt sich kein Schwein drüber auf. Ja? Und das ist das eigentliche Problem. Dass der Trump so drauf ist, das wissen wir ja. Jetzt Europa, die zieren sich immer so ein bisschen darum, sprechen, verurteilen das zum Teil verbal, so ein bisschen zögerlich, so ein bisschen verschämt, ja. Aber was Europa machen müsste, wäre einfach ganz klar zu sagen, wir anerkennen den Staat Palästina genauso, wie wir den Staat Israel anerkannt haben. Und wir erklären Ostberlin zur Hauptstadt Das müsste... Ost-Jerusalem, du hast gesagt Ost-Berlin. Ah, wir kennen Ost-Berlin zur Hauptstadt. Da gibt es auch Parallelen dazu. Genau, ja, das ist sogar vergleichbar. Geteilte Hauptstadt. Wenn der Trump jetzt sagt, wir verlegen die Botschaft nach Jerusalem, wäre damals, wie wenn ein US-Präsident gesagt hat, wir verlegen jetzt die Hauptstadt von Bonn nach... West-Berlin. Nicht nach West-Berlin, sondern nach Berlin... Weil Berlin ist die Hauptstadt, einfach den Ostsektor vergessen. Ja, also, ja, deshalb habe ich das vielleicht verwechselt. Ja, ja, die Parallele ist da. Ja, ja. Bueno, mira. Gut. Ni hao, ni xian zai chou ding de ni men slan, yi ge dian dai jie mu zai de guo, dui li si, wen hua he zheng zi zai Barcelona wen hao. Okay, wir haben noch eine Meldung, die ich für sehr wichtig halte. Nein, eigentlich noch zwei Meldungen zum Thema Justiz, zum Thema, was eigentlich passiert ist. Es gibt verschiedene traurige Jahrestage zu begehen. Der erste ist die Angelegenheit der Love Parade. Die Love Parade hatte ja sehr viele Todesopfer gefordert, über 20. Und hören wir mal, wie da die Situation ist. Es ist ein heißer Sommertag, als vor 7,5 Jahren eine fröhliche Techno-Party in der Katastrophe endet. Zehntausende sind zur Love Parade nach Duisburg gekommen. Dicht gedrängt versuchen Besucher, über den einzigen Eingang auf das Festivalgelände zu gelangen, als eine Massenpanik ausbricht. Am Ende sind 21 Menschen tot, mehr als 650 verletzt. Schnell gibt es Vorwürfe gegen die Veranstalter und die Stadtverwaltung, die bei Planung und Durchführung schwerwiegende Fehler gemacht hätten. Doch erst jetzt kommt es zum Prozess. Endlich aus Sicht der Opfer und Hinterbliebenen, die auf späte Gerechtigkeit hoffen. Marion Schmickler. Eine letzte Zigarette für die Nerven vor dem Mammutprozess. Nicole Ballhauser hat kaum geschlafen. Zu aufgewühlt ist die Essenerin an diesem Tag, auf den sie 7 lange Jahre gewartet hat. Sie war Ordnerin bei der Love Parade, hat später Menschen reanimiert und gerettet. Ich habe die Leute von meinem Eingang runter in den Tunnel geschickt. Ich gebe mir Schuld, dass 21 Menschen gestorben sind, obwohl ich weiß, es ist nicht so, aber mein Kopf gibt mir die Schuld. Und für mich ist es wirklich wichtig, dass der Prozess endlich anfängt, damit ich auch einen Teil von meiner Schuld abgeben kann. Gerechtigkeit erhoffen sich die Überlebenden und Hinterbliebenen von diesem Prozess und müssen sich erst einmal in Geduld üben. Die Verteidiger stellen zahlreiche Anträge, verzögern damit die Verlesung der Anklage. Fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung wird den 10 Angeklagten vorgeworfen. Mitarbeiter der Stadt Duisburg und des Veranstalters Lopavent. Es gab einen großen politischen Druck damals, diese Veranstaltung durchzuführen. Das Genehmigungsverfahren war also politisch auch motiviert. Hier sitzen jetzt die, die unmittelbar verantwortlich sind, aber die Chefs leider nicht. Eine fröhliche Techno-Party wird zum Totentanz. Mehrere hunderttausend Menschen müssen durch einen einzigen Zu- und Ausgang. Es kommt zu einer Massenpanik. Menschen werden eingequetscht, totgetrampelt. 21 Tote, 650 Verletzte, lautet die traurige Bilanz. Die Love Parade hätte so nie genehmigt werden dürfen, heißt es in der Anklage. Doch viele zweifeln, ob es wirklich zu einem Urteil kommt. Natürlich gibt es ein öffentliches Bedürfnis, jemand für dieses schreckliche Unglück verantwortlich zu machen. Angesichts der Komplexität der Sachlage wird man allerdings kaum einen der hier Angeklagten für den Tod von 21 Menschen haftbar machen können. Die Love Parade hat ihr Leben komplett verändert. Die Hilfeschreie, die Toten und Verletzten verfolgen Nicole Ballhause bis heute in ihre Träume. Eine Tätowierung hilft ihr, mit diesem Datum zu leben. Das hat ziemlich nah am Herzen, ne? War das wichtig, dass es ja. da? Warum am Herzen? Ich habe von Anfang an gesagt, genau an dieser Stelle möchte ich das haben. Und ich möchte nicht ein Kreuz, ich möchte wie so eine Wolke haben, weil für mich sitzen die auf der Wolke. Und die gucken auch von oben runter und die können... Die beschützt mich auch auf eine Art und Weise, wenn es mir schlecht geht. Nicole Ballhause weiß, sie wird viel Kraft brauchen in einem Prozess, der ohne Schuldsprüche enden könnte. Denn fällt bis Juli 2020 kein Urteil, verjähren die Vorwürfe. Ja, das war eine Reportage über die Love Parade. Wir hätten noch viel, viel, viel zu sagen, zu analysieren und zu erwähnen. Ich mach's kurz, die letzte Meldung, die ich bringen wollte. Ein Jahr nach dem Attentat auf den Weihnachtsmarkt in Berlin sind viele der Hinterbliebenen und Opfer vom Staat enttäuscht. Sie sind stinksauer. Ihre Wut richtet sich auch gegen die Kanzlerin. Dazu gibt es im Spiegel eine lange Reportage. Da werden die Menschen befragt und da wird über die Fahrlässigkeit und das falsche Wissen der Polizei, dass man den Attentäter gekannt hat, dass dieser Mann als Drogenhändler und Gewalttäter und Waffenbesitzer in Deutschland frei rumreisen durfte. Diese Geschichte wird der Kanzlerin direkt angekreidet, beziehungsweise der Bundesregierung. Das Thema ist sehr aufwühlend, immer noch im Jahr 1 nach dieser Massakerattacke auf friedliche Menschen am Weihnachtsmarkt. Ein Jahr nach dem Anschlag am Breitscheidplatz werfen Angehörige also aller 12 Todesopfer der Regierung Versagen vor. Es gibt da einen offenen Brief an die Kanzlerin, aus dem lese ich nur ein kurzes Zitat und dann beschließen wir diesen Katastrophenblock. Da heißt es: Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, wir, die Verfasser dieses Briefes, sind Familienangehörige aller 12 Todesopfer. Einige von uns gehören auch selbst zu den Verletzten und Nothelfern am Breitscheidplatz. Wir haben uns nach dem Anschlag in einer Gruppe zusammengeschlossen und stehen miteinander in Kontakt. Wir teilen unsere Trauer, versuchen uns gegenseitig so gut es geht zu unterstützen und informieren uns über Entwicklungen in der Politik und in den Medien. Der Terrorist, der den Anschlag am Breitscheidplatz verübt hat, ist unter vielen Migranten zu Beginn der Flüchtlingskrise nach Deutschland gekommen, hat vielfach Asyl beantragt, war als einer der Top-Gefährder bekannt und ist auch vor dem Anschlag bereits mehrfach straffällig geworden. Seine Fingerabdrücke zur elektronischen Identifizierung wurden, wie die der meisten Flüchtlinge, mehrfach gar nicht oder erst mit großer Verzögerung ausgewertet. Als Top-Gefährder in der Bundeshauptstadt wurde er nur gelegentlich und nur an Werktagen und nie nachts observiert, obwohl bekannt war, dass er gewerbsmäßig Drogenhandel betrieb. Möglichkeiten zur Abschiebung wurden verpasst. Es herrschte ein Kompetenzchaos zwischen den Landeskriminalämtern verschiedener Bundesländer, dem Bundeskriminalamt und weiteren ca. 50 Behörden, deren genaue Angaben kaum abgegrenzt werden können und die die ihnen betreffenden Informationen nur äußerst mangelhaft austauschten. Es folgen noch mehr Argumente gegen die Bundesregierung, gegen diesen Pfusch, gegen diese stümperhafte Behandlung von einem Attentat, das wirklich die Republik, das Herz der Bundesrepublik erschüttert hat, und gegen dieses kompetenzlose Vorgehen und den Kontrollverlust der Regierung Merkel über das eigene Land, die eigene Polizei und die Sicherheit für ihre Bürger. Meine Damen und Herren, hier endet der Katastrophenblock. Er lehnt am Ruderhaus und sieht über den Bug den wehenden Schaumkronen nach und folgt dem Wolkenflug. Der Kutter liegt im Hafen vorn und dachten gut vertäut. Ein Tief überm Atlantik, da kommt starker Tobakot. Er fährt bis zu den Färöern, kennt das Revier genau. Er fährt für Butt und Märsche, für Lachs und Kabeljau. Und manchmal für Touristen zum Dorfschangeln ein paar Mal, die ihn gut bezahlen und im Weg rumstehen und sich an Land langweilen. Aber bei diesem Wetter, da geht hier keiner mehr raus. Da bleibt selbst Eckenecke pinn bei den Meerjungfrauen im Muschelhaus. Boss lässt halten und steigt aus und mit ihm ein ganzer Tross. Jeder kann sehen, da kommt nicht irgendwer, da kommt der Boss. Der will einen Dorsch an den Haken, heute und nicht irgendwann. Und er zahlt den dreifachen Preis dafür, darauf kommt es gar nicht an. Vielleicht nicht aufs Geld, der Fischer lacht, aber aufs Wetter schon. Der Boss kennt keinen Widerspruch, nun gut, fünffachen Lohn. Ich fahr bei Wind und Wetter, doch was sich da zusammenbaut. Dafür, mein Herr, sind wir beide zu klein und mein Boot ist dafür nicht gebaut. Der große Boss und ein kleiner Fischer, der sich bockig stellt. Ich kauf deinen ganzen Jahresfang und ich zahl dir das zehnfache Geld. Zehnfaches Geld, der Fischer sieht, wie der Rostfraß nackt am Boot. Öl leckt aus der Maschine,

Ja, der Film ist sehr humorvoll gemacht. Er zeigt die Klischees und die Widersprüche von Türken oder beziehungsweise in Hamburg lebenden Deutsch-Türken. Und da kommt auch der Konflikt Griechenland-Türkei zur Sprache, weil dieses Kebab-Restaurant von Onkel Ahmed gegenüber einem Griechen liegt, in einem griechischen Restaurant. Und die hassen sich richtig ordentlich, die zwei Besitzer. Hast du schon mal einen Türken gesehen, der einen Kinderwagen schiebt? Danke, dass ich mal üben darf. Ja, dann sieht man wirklich einen Türken, der einen Kinderwagen schiebt. Aber der schiebt den so, als wäre es nicht sein Kinderwagen. Und dann rollt dieser Kinderwagen die Treppe runter mit dem Baby drin. Und das erinnert ihn dann an die Szene in Panzerkreuzer Potemkin. Ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast, John Werner. Voilà, oder an den anderen Film da. Welcher war es noch? So ein US-amerikanischer Film, auch Mafia, wo auch auf dem Bahnhof der Kinderwagen die Treppe runtergeht. Die haben ja die Idee, sich gegenseitig gestohlen, ne? Naja, gut. Gut, wir haben nur noch 3 Minuten. Du hast noch einen Film, ganz kurz. Ja, am nächsten Tag, also der erste in der Kip-Up Connection am Dienstag beim Goethe-Institut und am nächsten Tag, am Mittwoch in der Filmotheca, aber schon um 18.30 Uhr, da ist der Eintritt natürlich nicht umsonst, aber doch ermäßigt. 4 Euro oder gar auch nur 3. Da geht's der Film heißt Celeste. Das ist Paris, so um das Jahr 1920. 2 Menschen leben zurückgezogen in einer Wohnung. Es sind Marcel Proust, der im Bett liegt und schreibt, und seine Haushälterin Celeste, die geduldig in der hintersten Ecke der Küche darauf wartet, dass ihr Herr nach ihr klingelt. Sie ist 20, kommt aus der Provinz, er ist 50 und muss bald sterben. Der hat ja irgendwie immer Asthma, glaube ich. Sie lebt nur für ihn, er lebt nur für sein Buch. 2 Gefangene in der abgeschotteten Welt einer Wohnung. Der Film ist von Percy Adlon von 1981, also der gleiche Mensch, der dann ein paar Jahre später Bagdad Café gedreht hat. Am Mittwoch in der Filmothek um 18.30 Uhr. Was ein Mann tun muss, aber muss das gerade jetzt sein? Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss, aber muss das denn im Bett sein? Ich halte viel von Körperhygiene, doch alles am rechten Ort. Ich werde augenblicklich zur Hyäne. Räumst du nicht unverzüglich diesen Nagelknipser fort? Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Das liegt in seiner Natur. Doch wo kommen wir hin zum guten Schluss, wenn ein Mann nur tut, was er muss? Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss, aber muss das gerade jetzt sein? Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss, aber muss das auf dem Parkett sein? Du hegst und pflegst die Lady Kawasaki. Erst kommt deine Mühle, dann komm ich. Jetzt liegt ihr Löffel neben dem Flocati und spielt am hellen Tank mit Öl und Birnchen wechselt durch. Was ein Mann tun muss, das liegt in seiner Natur. Doch wo kommen wir hin zum guten Schluss, wenn ein Mann nur tut, was er muss, was er muss. Ich meine, ich frage mich immer, muss das so extrem sein? Kostümiert mit in ein Stadion, VfB auf dem Schal, so ist es braun. Ich sehne mich nach einem Tässchen Valium, steh ich mir in High Heels die Fußballbeine in den Bauch.